I love to discuss, even as a teenager, you know, with Catholic priests, evangelical priests, pastors, clever people. Ich liebte es zu diskutieren, schon als Teenager, mit katholischen Priestern, klugen Leuten. How gracious and kind God was to me. Wie gnädig und freundlich Gott zu mir war. So this Catholic priest said, diese katholische Priester sagte, well, we baptize the children first and then they later believe and you make sure they believe first and then you baptize them. What's the difference? Wir taufen zuerst die Kinder und dann glauben sie. Ihr stellt sicher, dass sie zuerst glauben und dann tauft ihr sie. Wo ist der Unterschied? What's the difference if you first put the coffee in the cup and then the sugar or first the sugar and then the coffee? Wo ist der Unterschied, ob du erst den Kaffee in die Tasse gibst und dann den Zucker oder umgekehrt? So here was the answer. Das war die Antwort. Well, the Bible doesn't talk about coffee and sugar. The Bible talks about death and burial. Die Bibel spricht nicht von Kaffee und Zucker, sie spricht über den Tod und das Begräbnis. When it talks about baptism. Wenn sie von der Taufe spricht. And it's a difference if you first get buried and then die or if you first die and then get buried. Und es ist ein Unterschied, ob man erst begraben wird und dann stirbt oder ob man erst stirbt und dann begraben wird. So look at this Romans 6 verse 4 Bible verse. Schau Römer 6 Vers 4 an. Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. Darum sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in einem neuen Leben wandeln. So we are baptized into death. Wir sind also in den Tod getauft. Into the death of Jesus Christ. In den Tod von Jesus Christus. It means that through baptism we actually show that we are united in Christ's death. Durch die Taufe zeigen wir, dass wir mit dem Tod Jesu Christi verbunden, vereint sind. A child cannot make this decision. Ein Kind kann diese Entscheidung nicht treffen. So even if you've been baptized as a child, I don't think from the biblical sense that's a baptism. Auch wenn du als Kind getauft wurdest, glaube ich nicht, dass das im biblischen Sinne eine Taufe ist. Because somebody else decided for you. You didn't decide anything. Denn das hat jemand anderes für dich entschieden. Du hast gar nichts entschieden. Well, Peter responded in Acts 2:38 when they talked about what shall they do to get saved. In Apostelgeschichte 2:38 antwortet Petrus auf die Frage, was sie tun sollen, um gerettet zu werden. It says, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Petrus sagte, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Interesting, he said, be baptized in the name of Jesus Christ. Interessant, er sagt, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Now look. Schau. There are many aspects about baptism that I don't want to put any emphasis on right now. Es gibt viele Aspekte der Taufe, die ich jetzt nicht besonders hervorheben möchte. I want to put emphasis on something that I think isn't generally missed. Ich weise auf etwas hin, das meiner Meinung nach oft übersehen wird. I did not count how many people I baptized, but for sure a few thousand. Ich habe nicht gezählt, wie viele Menschen ich getauft habe, aber sicherlich ein paar tausend. And I've been at even more baptisms of, you know, where other people baptized. Ich war bei noch mehr Taufen dabei, bei denen andere getauft haben. And I don't remember a single baptism where this part was actually mentioned. Ich kann mich an keine Taufe erinnern, bei der dieser Teil tatsächlich erwähnt wurde. Tell you this important part. Bevor ich jetzt diesen wichtigen Teil erzähle, just because I don't want to forget, I tell you something else. Ich will es nicht vergessen, also erzähle ich dir noch etwas anderes. How long a time period shall there be between salvation and baptism? Wie viel Zeit soll zwischen der Errettung und der Taufe liegen? As short as possible. So kurz wie möglich. I believe the moment you get saved is the moment you should be baptized. Ich glaube, in dem Moment, in dem du gerettet wirst, solltest du auch getauft werden. That's what we did. So handeln wir. When I was preaching the gospel in Austria and churches started to be raised up. Als ich das Evangelium predigte und österreichische Gemeinden gegründet wurden, literally, I did this many times. Tat ich das im wahrsten Sinne des Wortes, viele Male. I was on the street preaching the gospel. Ich predigte das Evangelium, people got saved. Menschen wurden gerettet. The moment they honestly, sincerely got saved. In dem Moment, in dem sie ehrlich und aufrichtig gerettet wurden, told them that what it means to be baptized. Erzählte ich ihnen, was es bedeutet, getauft zu werden, and why they should be baptized. Und warum sie getauft werden sollten. And I said, let's go. Dann sagte ich, lass uns gehen. Put them in the car. Wir setzten sie ins Auto. Together. together with a bunch of young people who were out on the street evangelizing. Zusammen mit dem Haufen junger Leute, mit denen wir auf der Straße evangelisierten. Wir fuhren zu einem See und tauften sie genau dort. So we preached the gospel, got people saved and into the water with them. Wir predigten das Evangelium, Menschen wurden gerettet und auf ins Wasser mit ihnen. I believe this is a biblical way. Why do I believe that? Ich glaube, das ist der biblische Weg. Warum glaube ich das? Look what I just read to you. Schau, was ich gerade vorgelesen habe. What do we need to do to be saved was the question. Die Frage war, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Then Peter said to them, Petrus sagte zu ihnen, repent, tut Buße, and everybody go to a church, dann geht alle in eine Gemeinde, and do a course about baptism. Macht einen Kurs über die Taufe. It is usually 6 weeks long. Normalerweise dauert es 6 Wochen. Once you've understood all of the theological truths about baptism, und wenn du die ganze theologische Wahrheit über die Taufe verstanden hast, we have to verify whether you're truly saved, müssen wir prüfen, ob du wirklich gerettet bist. Then we will baptize you. Und dann taufen wir dich. Is that what Peter said? Ist es das, was Petrus sagte? Peter literally answered, repent and be baptized. That means this is what you do right now. Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Das bedeutet, dass du das gleich sofort tust. Remember, I think it's in Acts 8. Erinnerst du dich? Ich glaube, es steht in Apostelgeschichte 8, wo Philippus auf der Kutsche mit dem Mann aus Äthiopien sitzt. And the guy says, what's the prophet talking about? He was reading Isaiah 53. Und der Mann sagt, wovon redet der Prophet? Er las Jesaja 53. And Philip preached the gospel to him. Philippus verkündete ihm das Evangelium. The moment the guy got saved, what did the guy say? In dem Moment, als der Mann gerettet wurde, was sagte er? Here is water. What hinders? Why can't I get baptized? Hier ist Wasser. Was hindert mich daran, getauft zu werden? And Philip stopped and baptized him immediately. Philippus hielt an und taufte ihn sofort. So I see no reason why people should wait to get baptized. Ich sehe keinen Grund, warum die Menschen mit der Taufe warten sollten. But look, now I want to talk about an important aspect about baptism. Jetzt will ich über einen sehr wichtigen Aspekt der Taufe sprechen. Here he says, and be baptized in the name of Jesus Christ. Petrus sagt, lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus. Look, it's very interesting. Das ist sehr interessant. That baptism in the name of Jesus is something that few people have understood. Die Taufe auf den Namen Jesus ist etwas, das nur wenige Menschen verstanden haben. Why? Weshalb? Now, there is a group of Christians that say this. Es gibt einige Christen, die Folgendes sagen. When you have been baptized, did they say in the name of Jesus? Als du getauft wurdest, haben sie da gesagt, im Namen Jesus. Because if they did not, your baptism does not count before God. Denn wenn nicht, zählt die Taufe vor Gott nicht. I don't agree at all. Dem stimme ich überhaupt nicht zu. But, aber in order to bring peace to these people, whenever I baptize people, I always say this. Um Frieden zu stiften, sage ich jedes Mal, wenn ich Menschen taufe, Folgendes. I baptize you in the name of the Father, the Son of the Holy Spirit, in the name of Jesus. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, im Namen Jesu. There is peace and nobody can say you didn't baptize them in the name of Jesus. Damit Frieden herrscht und niemand sagen kann, du hast mich nicht auf den Namen Jesus getauft. What does it actually mean to be baptized in the name of Jesus? Aber was bedeutet es eigentlich, auf den Namen Jesus getauft zu werden? Acts chapter 19 verse 1, this will give you an understanding, I hope. Schau, Apostelgeschichte Kapitel 19 Vers 1, das wird dir ein Verständnis geben. Paul comes to Ephesus. Paulus kommt nach Ephesus. And it happened while Apollos was at Corinth. That Paul, having passed through the upper regions, he came to Ephesus. Und es geschah, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Finding some disciples, he said to them. Und als er Jünger fand, sprach er zu ihnen. So they said into John's baptism. Of course, it was John the Baptist. Sie sagten auf die Taufe des Johannes. Natürlich war es Johannes der Täufer.